Mit Schrecken stellt man fest, dass sein ganzes Dasein, körperlich und geistig, all seine Bedeutung verloren hat. Das Stück Metall, das dich zu einem hilflosen Nichts zerdrückt, könnte schon auf dem Weg sein. Contrabanda FM 91.4, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Per la llibertat d'expressió, 23 anys. Contrabanda FM 91.4, das freie, nicht kommerzielle Radio in Barcelona. 23 Jahre Meinungsfreiheit im Rundfunk. Contrabanda FM. 23 years of independent, non-commercial radio for the freedom of expression. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Contrabanda FM 91.4. Guten Morgen, willkommen im neuen Jahr 2014. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Mögen in diesem neuen Jahr, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Wünsche und Träume für eine bessere Welt, für ein besseres Leben und viel Glück, Gesundheit, Liebe. Meine Botschaft für das neue Jahr 2014 möchte ich Ihnen von den Skeptikern vorsingen lassen. Die Ostberliner Punkgruppe, jawohl, die haben schon 12 Alben veröffentlicht, sind schon 26 Jahre im Geschäft und haben ein tolles Lied auf ihrem neuen Album, das heißt Aufstehen. Das ist vom Winter 2013. Ich habe es hier schon mal kurz vorgestellt, die letzten Wochen und Monate, aber jetzt das Lied Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Skeptiker, meine Botschaft für 2014. Genug von allem und für alle genug. Milliardäre hätten 1914 der Krieg und das heute, 100 Jahre später, 2014. Auch 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sind seine Folgen gegenwärtig. Mehr als 60 Millionen Soldaten aus 5 Kontinenten waren an dieser Orgie der Gewalt beteiligt. Beinahe jeder sechste Mann starb und Millionen kehrten mit Verwundungen nach Hause zurück. Ohne Nase, ohne Kiefer, nur mit einem Arm. Nicht nur Frankreich, Belgien und Großbritannien planen internationale Gedenkveranstaltungen, Kranzniederlegungen, Konzerte und Ausstellungen, sondern auch ferne Nationen wie Neuseeland oder Australien, deren Identität sich im Krieg herausgebildet hatte. Die Erinnerung an 1914-18 bietet schließlich gleichfalls für Polen, Balten, Tschechen und Slowaken einen Grund zum Gedenken, weil sie aus dem mörderischen Konflikt zwischen der alliierten Entente und Mittelmächten als souveräne Staaten hervortraten. Der Erste Weltkrieg wird in den kommenden Monaten zum Megathema der öffentlichen Gedenkkultur werden. Der internationale Buchmarkt legt allein in Deutschland rund 150 Titel vor, in Frankreich sogar doppelt so viele. Wahrscheinlich ein Weltrekord für ein historisches Thema. Die Geschichte einer Generation, die längst das Zeitliche gesegnet hat, wird neu erzählt. Neue Fragen werden gestellt, neue Debatten entfacht werden. Londons Premierminister David Cameron stellt sogar Mittel zur Verfügung, damit alle Kinder aus staatlichen britischen Schulen die ehemaligen Schlachtfelder an der Westfront besuchen können. Im heutigen, pazifistisch gesinnten Deutschland wäre ein solcher Appell undenkbar. Ich war nun in den Weihnachtsferien über Weihnachten in Bonn, habe da meine besten Freunde besucht, die ich von hier aus auch herzlich grüße, Wolfgang und Ruth. Und wir haben zusammen eine Ausstellung gesehen im Museum in der Bundeskunsthalle in Bonn. Die Ausstellung heißt 1914, die Avantgarden im Kampf. Diese Ausstellung hat am 8. November 2013 begonnen und geht noch bis zum 23. Februar diesen Jahres, wie gesagt, in Bonn. Und da kann man die Originalwerke sehen, zum Beispiel von Felix Meitner, von Marc Dufy, von Picasso, von Max Beckmann, von Wassily Kandinsky, von Paul Klee und vielen, vielen anderen Avantgarde-Malern der damaligen Zeit vor und während des Ersten Weltkriegs. Der Erste Weltkrieg gilt als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. 70 Millionen Soldaten standen in Europa, Afrika, Asien und auf den Weltmeeren unter Waffen. 17 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Die prägenden Jahre von 1914 bis 1918 waren Endpunkt und Neubeginn zugleich. Mitten in den Auseinandersetzungen kämpften auch Künstler und die Ereignisse hinterließen in ihren Werken deutliche Spuren. Die Ausstellung kann man bequem in etwa 2 Stunden durchwandern und man kann sich versenken in die Vielfalt der künstlerischen Gestaltung und auch in die Anklagen, die die Künstler erhoben gegen diesen unsinnigen Krieg und auch gegen die Militärführung, die diesen Krieg immer weiter anheizte. Die Ausstellung untersucht insgesamt das Schicksal der modernen Kunst in ihrem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Während vor dem Krieg die europäischen Avantgarden einen engen Austausch untereinander pflegten, zerstörte der große Krieg dieses fruchtbare Zusammenspiel auf brutale Weise. Schon 1914 kamen in Deutschland und Österreich bedrückende Endzeitgedanken auf. Andererseits finden sich vielfach Kampfmotive. Zahlreiche Künstler gingen zunächst mit Begeisterung in den Krieg, aus durchaus unterschiedlichen Gründen. Das eigentliche, das tragische Ereignis für die Moderne war der Zusammenbruch des internationalen Zusammenwirkens der Künstler. Viele von ihnen zogen aus dem Atelier direkt ins Feld. Manche von ihnen fielen. Während einige Künstler die avantgardistische Formensprache bei der militärischen Camouflage einsetzten, fertigten andere patriotisch-volkstümliche Bilderbögen. Man kann in der Ausstellung Kriegsschiffe, Fregatten, Schlachtschiffe bewundern, die in poppigen Farben bemalt waren und zur Camouflage dienten. Durch die völlig neuen existenziellen Erfahrungen des Leidens und der Zerstörung fanden zahlreiche Maler und Zeichner noch in diesen Kriegsjahren zu bewegenden neuen Themen und bildnerischen Verfahren. Schon während der Krieg wütete, versammelten sich in der neutralen Schweiz emigrierte Kriegsgegner und gründeten 1916 Dada als internationale Protestbewegung. Spätere Surrealisten forderten einen Esprit Nouveau als Inbegriff der von allem Alten sich befreienden Kunst. Viele andere Künstler näherten sich der vollständigen Abstraktion. Bei Kriegsende waren die Weichen für die richtungsweisenden Strömungen des 20. Jahrhunderts gestellt. Die facettenreiche Ausstellung präsentiert diese dramatische Zeit anhand von über 300 herausragenden Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen sowie dokumentarischen Fotografien von 60 der wichtigsten Künstler aus ganz Europa. Gesicht und sie litten schnell in die Prärie. Sie hat so Recht gehabt! Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Wir hatten also eingangs gesagt, dass der Erste Weltkrieg in den kommenden Monaten zum Megathema der öffentlichen Gedenkkultur werden wird. Jede Menge Bucherscheinungen, Publikationen, Staatsmänner werden sich zusammenfinden und ihre Helden gedenken. Deutschland natürlich nicht. Deutschland ist im Moment pazifistisch gesinnt, so urteilt der Spiegel, und würde nie wagen, die Schulkinder auf die Schlachtstätten des Ersten Weltkrieges zu führen, was Mr. Cameron so gerne tut mit den englischen Schulkinderlein. Die Westeuropäer haben im Ersten Weltkrieg einen unglaublich hohen Blutzoll entrichtet, einen höheren als in jedem anderen Krieg ihrer Geschichte, weshalb sie ihn The Great War oder La Grande Guerre nennen. Franzosen und Engländer. En masse und Somme starben doppelt so viele Briten, dreimal so viele Belgier und viermal so viele Franzosen wie im Zweiten Weltkrieg. Auch deshalb, so sagt Bundespräsident Gauck im Amtszimmer des Hohenzollernschlosses, könne es sich eine deutsche Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg nur als Respekt vor dem Leid derer vorstellen, die damals durch uns bekämpft wurden. Und Gauck verbeugt sich also vor den Siegern des Ersten Weltkrieges. Der große Krieg war nicht nur besonders blutig, mit ihm begann eine neue Epoche der Kriegsführung mit Panzern, Flugzeugen, sogar chemischen Waffen. Sein Ergebnis sollte die Zeitläufe auf Dauer bestimmen. In vielen Regionen ein ganzes Jahrhundert lang. Was immer noch nicht geklärt ist, ist jetzt die sogenannte Schuldfrage des Ersten Weltkriegs. Da geht es ja immer noch darum, wer war schuld, wer hat das ganze Theater angefangen. Natürlich, erstmal die Verlierer. Die sind immer erstmal schuld, das ist klar. Aber wie geht's weiter? Was waren noch die Faktoren, die den Ersten Weltkrieg auslösten? Um diese Frage wird es in den nächsten Minuten hier im Niemandsland noch ein bisschen gehen, aber ich begrüße zuerst einmal einen Radiofreund. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen, dann begrüße ich dich und alle anderen Hörer und Hörerinnen auch. Und dann schwätzen wir halt ein bisschen über diese Geschichten. Es geht um die Folgen des Ersten Weltkrieges. Es geht natürlich auch um den Aufstieg der USA zur Weltpolizei. Es geht auch um den besonderen Blick Frankreichs auf Deutschland, die ethnischen Feindseligkeiten auf dem Balkan, die willkürlichen Grenzziehungen im Nahen Osten. Vieles davon belastet und erschwert das friedliche Zusammenleben der Menschen, der Völker bis heute, bis in die Gegenwart hinein. Auf dem politischen Kalender 2014 sind auch daher diverse Gipfeltreffen vorgesehen, mal mit und mal ohne Gauck. Ob die das verkraften, ohne Gauck ihre Gipfeltreffen abzuhalten, das ist schwer zu sagen. Aber sie müssen es hinnehmen. Die Queen und die Staats- und Regierungschefs der Commonwealth-Mitglieder in der Kathedrale von Glasgow empfangen Australien, Neuseeland, Polen und Slowenien. Diese Länder planen weitere Treffen zum Thema Erster Weltkrieg, Staats- und Ministerpräsidenten aller ausgewählten Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges. Ganz oben auf Gaucks Liste steht der 3. August, an dem er mit dem französischen Staatspräsidenten François Hollande der Toten am Hartmannsweiler Kopf gedenken wird, einer zwischen Deutschen und Franzosen damals schwer umkämpften Bergkuppe im Elsass. Außerdem zählt der Bundespräsident an den mehr als 50 Staats- und Regierungschefs aller Länder damals in den Krieg verwickelten Länder, er zählt dazu, die der belgische König Philipp in der Festung von Lüttich begrüßen wird. Der ehemalige DDR-Bürger sieht sich dabei als, Zitat, der Deutsche, der heute eine andere Nation repräsentiert und der sich erinnert an die unterschiedlichen Schrecknisse, die mit dem deutschen Staat verbunden sind. Werner, ich frage dich, bist du auch ein Deutscher, der einen anderen Staat repräsentiert? Die Frage ist ein Hammer für dich im neuen Jahr, ne? Nein. Also erstens bin ich kein Deutscher. Ach so, ja stimmt, du bist ja zweitens, Niemandsländer. Ist der Staat sowieso der Feind per se. Also insofern bin ich höchstens für eine neue Gesellschaft, aber nicht für einen neuen Staat. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Was soll man mit so einem Kriegsgedenken eigentlich anfangen? In einer Zeit, in dem ganz andere Kriege geführt werden. Die Kriege, die damals geführt wurden, waren natürlich mit Giftgas und Panzern gegen die Armen der Welt, aber auch um Kolonien zu erobern, um Territorien auszuweiten, um Adelshäuser, ehrgeizige Politiker und Militärführer zu Ruhm und Ehre zu bringen. Heute gibt es andere Methoden, um Kriege zu führen. Es gibt zum Beispiel einen Finanzkrieg. Es gibt einen Krieg der Herrschenden gegen die Völker, wo es darum geht, die Völker immer weiter und immer schamloser auszubeuten und das bisher erarbeitete, in vielen Jahrzehnten, in der Nachkriegszeit erarbeitete Vermögen der Völker, sich selber wieder anzueignen. Die Leute also mit Gesetzen und Finanztricks global zu enteignen, sich ihrer Besitztümer zu bemächtigen, ihrer Ersparnisse, ihrer Häuser, ihrer Wohnungen, ihrer sozialen Errungenschaften. Das ist der Krieg, der heute geführt wird gegen die Völker. Was nicht heißt, dass auch der blutige, der scharfe, der Krieg, der mit Kanonen und Giftgas und Bomben geführt wird, mit Drohnen, auf diesen Krieg haben sie natürlich nicht verzichtet. Dieser Krieg geht auch weiter in anderen Teilen der Welt. Aber hier bei uns ist der Krieg eben ein schleichender, ein finanzieller, ein politischer, ein aus den Parlamenten direkt herausgeführter Krieg, aus den Kanzleien, den Ministerien und den Rathäusern. Ja, also jetzt 100 Jahre Gedenken und so weiter ist ja schön und gut, normal auch in Anführungszeichen. Aber warum ist die Geschichte interessant? Ne? Warum soll man sich überhaupt damit beschäftigen? Das ist doch schon so lange her. Ne? Ja, aus der Geschichte lernen heißt es. Ne? Welche Lehren können wir ziehen aus dem ersten Weltkrieg, wie kam der zustande, wer oder was war schuld daran, deshalb, dass sich halt möglichst das nicht wiederholen soll. Ne? Und also mindestens in Europa kann man wenigstens im Moment nicht das erwarten. Wir haben ja inzwischen die Europäische Union und im Mai gibt es europäische Wahlen sogar. Ne? Aber es gibt auch da schon Hinzeichen, dass das schon wieder auseinander driftet, dass die Egoismen, die nationalen Egoismen werden stärker in allen europäischen Ländern, rechtsradikale, populistische, nationalistische Bewegungen tauchen überall auf. Also von daher ist es vielleicht gar nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne, wie es zuerst aussieht. Und dann eben schon der Krieg, wie du schon gesagt hast da, ne, internationaler Finanzkrieg, also das wäre vielleicht, das Interessante dran ist noch nicht mal Krieg gegen andere Länder, andere Völker, sondern der Krieg in jedem einzelnen Land gegen die eigene Bevölkerung. Ne? Und ich meine, dieser Krieg hat natürlich schon immer existiert, aber sehr einseitig. Also die Reichen gegen die Armen. Ne? In den letzten 5 Jahren hat man jetzt gesehen, in der Krise brutal verschärft hat sich die Sache. Arbeitslosigkeit, Zwangsräumung, die noch Arbeit haben, arbeiten zu immer schlechteren Bedingungen, immer größere Bevölkerungsschichten verarmen. Und dann diese Umverteilung von unten nach oben wird natürlich gesetzlich abgesichert, ne? Reform vom Arbeitsrecht, man kann leichter entlassen werden, sich juristisch zu wehren wird schwerer, weil man erstmal Gebühren abdrücken muss, um sich überhaupt um überhaupt klagen zu können. die Opposition auf den Straßen wird erstickt durch repressive Gesetze, das neue Gesetz zur Sicherheit der Bürger, durch die Aufrüstung der Polizei, so sieht's aus, ne, im Innern. Und also mit diesem Klassenkampf von oben haben die uns eben, die Reichen, schon längst den Krieg erklärt. Und jetzt mit der anderen Seite, von unten, wie sieht's da aus? Tut sich da was? Wehrt sich jemand? Es gibt immer noch sehr viele Initiativen, die eben versuchen, das Schlimmste abzuwenden. Aber so richtig hat man den Eindruck, hat es doch ein bisschen nachgelassen. Es gibt so einzelne Episoden, wie jetzt da vor ein paar Tagen in Griechenland, wo dann Leute mit Maschinenpistolen gegen die Residenz vom deutschen Botschafter schießen, ja. Und mal sehen, ob solche Sachen öfter passieren in nächster Zeit. Ne? In Frankreich jetzt gerade zu Neujahr, in der Neujahrsjacht, wurden in ganz Frankreich tausende Autos angezündet, obwohl man das ja eigentlich nicht als Klassenkampf bezeichnen kann, was da passiert. Ne? Das ist eher so ein Vergnügen, das sich die Jugendlichen da leisten. Ne? Aber doch zeigt es irgendwie, dass da ein gewisses Potenzial da ist, ne? Dass die Leute eben die Schnauze voll haben von allem und jedem. Ist aber eigentlich eine blinde Zerstörungswut, ja, ja. Die wohin führt die? Zu mehr Unterdrückung und weiterer Zerstörung. Die Frage ist, was jetzt die Rolle Deutschlands ist in diesem modernen Europa. Viele Politiker und Journalisten vergleichen ja gerne die Zeit, in der wir jetzt leben, im Moment mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Leute wissen, dass die Erinnerung an die Schrecken eines Krieges nicht nur ehemalige Gegner versöhnen, sondern auch alte Wunden aufreißen und auch dazu da sind, um auch wieder gegen ehemalige Gegner loszuhetzen. Zuerst natürlich nur in der Presse und auf dem Papier, aber irgendwann geht's dann auch richtig rund. Insofern kommt der Jahrestag des Ersten Weltkriegs zu einem denkbar, wie der Spiegel zum Beispiel schreibt, ungünstigen Zeitpunkt. In zahlreichen Ländern Europas lässt sich vor den Wahlen zum Europaparlament, die sind im kommenden Mai 2014, ein Anschwellen nationalistischer Strömungen, wie du gerade schon gesagt hast, und auch antideutscher Ressentiments beobachten. Man hört natürlich sehr oft, ja, die Merkel ist schuld und die Merkel ist schuld. Man simplifiziert und personifiziert natürlich das eigene Elend im Land, das Elend im eigenen Land, mit der anonymen Macht und dann auch mit der Macht einer Frau, die Rechtspresse hier natürlich auch als Schuldige markiert hat, damit die Leute schön schimpfen können, wie man eben auf einen Fußballpräsidenten schimpfen kann oder auf einen anonymen oder ferngelegenen Machthaber, auf den man ja dann doch keinen Einfluss hat. Das passt, das kommt gut zu Pass. In einer Meinungsumfrage erklärten kürzlich 88% der befragten Spanier, dann auch 82% der Italiener und 56% der Franzosen, der Einfluss Deutschlands in der Europäischen Union sei zu groß. Und nicht wenige vergleichen die heutige Bundesrepublik mit dem Reich des brahmabarsierenden Kaisers Wilhelm II. Schönes Wort, brahmabarsieren. Was wir öffnen, also jetzt die Merkel mit Kaiser Wilhelm zu vergleichen, das wäre mir tatsächlich nicht eingefallen. Was, nee, der Schnurrbart fehlt. Ich vermisse diesen hochgezwirbelten die Schnurrbart. Die Pickelhaube. Ja. Ja. Aber was wir öfter schon gesehen haben, in letzter Zeit aus Griechenland, da wird die Merkel dann mit Hitlerbärtchen karikiert. Ja. Und also irgendwo stimmt's schon, ja, dass Deutschland wieder dabei ist, sich zu errichten als Imperium. Und auf der anderen Seite stimmt's eben auch, dass sich, dass wir in den südlichen Ländern besonders uns das alles gefallen lassen, ja, von dieser Merkel, und sowohl wir, die Bevölkerung, die betroffen ist und sich nicht genug wehrt, als auch natürlich die Regierenden hier in Spanien und in Griechenland und in Portugal, die eben sich vor der Merkel sofort auf die Knie werfen und alles akzeptieren und schlucken, was einem da aufgedrückt wird. Nun ist die Situation natürlich immer ein bisschen wirr und die Presse schürt diese Verwirrung auch gerne, damit die Leute wenig Orientierung haben, sich wenig zurechtfinden und auch den klaren Blick für die wahren Feinde bzw. Gegner verlieren. Im vergangenen August gewann ein britischer Journalist aus einem Gespräch mit dem Presseattaché an der deutschen Botschaft in London den Eindruck, Berlin wolle am liebsten unter dem Stichwort Versöhnung an den Gedenkveranstaltungen der Nachbarländer teilnehmen. Es folgte ein Aufschrei in der britischen Presse. Die Deutschen wollten den Briten verbieten, den Sieg am Ersten Weltkrieg zu feiern. Schon allein diese Beobachtung, diese Bemerkung zeigt, wie zum Beispiel die Herren in London, die Herren aus der Downing Street, aus der Londoner City, die Finanzherren, natürlich auch diesen Krieg nutzen, um ihren Patriotismus aufzubauen, ihr Identitätsgefühl, dem Volk natürlich auch die Identität der Siegernation zu verleihen. Ihr seid Sieger und die Deutschen sollen hier nicht mitmachen. Raus! Klar, wenn es eine Siegesfeier ist, was wollen die Deutschen dann auf einer Siegesfeier? Muss man sich natürlich fragen. Die Frage ist aber, muss es eine Siegesfeier geben heute? Was wollen die damit sagen, mit einer Siegesfeier in Frankreich? Überlebende gibt es ja nicht mehr. Das heißt, die Enkel dieser Soldaten oder Mächtigen. Ein Wissenschaftler hat gesagt, dass alle Entscheidungsträger im Ersten Weltkrieg, die entschieden haben, wann und gegen wen losgeschlagen werden muss, das waren alles alte, adlige Männer. Das ist wie dieser Song von Slime, weiße, alte Männer. Also doch Mitglieder der Arbeiterklasse. Man sagt doch, Arbeit adelt. Wahrscheinlich gehören die... Ja, die Arbeit der anderen adelt natürlich. Adelt auch und belohnt dann mit einem riesigen Vermögen. Gut. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Niemandsland 91.4 FM, die erste Sendung im neuen Jahr 2014. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht. Die Skeptiker begleiten uns heute die erste Stunde. Der Song, den ich jetzt spielen möchte, heißt Niemals mehr. Die Skeptiker aus Ost-Berlin. Jo. Abgenutzt sind meine Waffen. In Zeiten der NATO mit integrierten Streitkräften kann sich kaum noch jemand einen Krieg zwischen Europäern vorstellen. Oder könntest du dir vorstellen, dass plötzlich England seine Luftwaffe mobilisiert und lässt Berlin bombardieren? Die Glaskuppel, die wird da direkt in Bruch gehen, überm Reichstag, klar. Obwohl, dann hätten die Glaser auch wieder Arbeit. Das würde ja dann die Nachfrage wieder ankurbeln, die Wirtschaft. Ne? Ja, aber es lässt sich im 21. Jahrhundert auch auf andere Weise Unfrieden stiften. Was früher die Mobilmachung der Streitkräfte war, sagt der Spiegel, kann heute die Drohung sein, einen Staat wie Griechenland in die Pleite zu schicken, wenn dessen Bürger nicht den Forderungen europäischer Finanzminister nachkommen. Europäischer Finanzminister heißt natürlich, wir müssen das immer wieder übersetzen, Wall Street und Frankfurt Joe und Londoner City Spekulanten, die fordern natürlich diese Politik der Ausplünderung des Volkes. Historiker unterschiedlicher Couleur registrieren mit Unbehagen die Zeitläufte von 1914, dem Europa dieser Tage, dass diese nicht so fern sind. Wir hatten das gerade schon ein bisschen besprochen. Was sind eigentlich die Parallelen zwischen 1914 und heute? 2014, wir hatten gesagt, ein Krieg. Kriege werden auf unterschiedliche Weise geführt. Aber was noch? Wird das Ganze wieder in einer unglaublichen Schlacht enden? Das ist auch die Frage. Ja, also der Unterschied ist da, sowohl zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und heute, dass also mindestens in Europa hier noch nicht bewaffnet aufeinander losgehen, die Staaten. Aber immerhin, dass diese finanzielle Ausbeutung, ja, ist besonders am Beispiel Griechenland zeigt sich das ja hervorragend. Ne? Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen also wirklich militärisch Griechenland ausgebeutet. Und heute macht's eben die Merkel und verkauft uns dann eben gleichzeitig die mehr davon, die faulen Südeuropäer zusammen mit der Bildzeitung, die eben nicht wirtschaften können, nicht arbeiten können und ich an uns ein Beispiel nehmen sollen, ja. Und gerade jetzt kommt wieder raus, ne, dass eben die deutsche Waffenindustrie unheimlich viel Geld verdient hat, diesen Griechen Waffen zu verkaufen, die sie nicht brauchen, auf der einen Seite, und gleichzeitig die deutsche Rüstungsindustrie massenhaft Schmiergelder bezahlt hat, um diese Aufträge zu bekommen. Ne? Da ist jetzt der ex-griechische Verteidigungsminister, der sowieso schon verknackt ist zu 20 Jahren, der wegen passiver Bestechung und Geldwäsche bei Kauf von Waffen, U-Booten, ne? Dann geht's um 170 Leopardpanzer, die denen verkauft wurden. Und dort hat wieder ein anderer kassiert, der Vize-Generalsekretär für Rüstungsbeschaffung. 8 Millionen hat er bekommen für die Vermittlung dieser Geschäfte. Und von diesen 8 Millionen kamen über 3 Millionen aus Deutschland. Ja. Und natürlich kann man leicht sagen, die Griechen und diese Südeuropäer, die sind bestechlich. Ja. Aber wer besticht sie? Ne? Das sind ganz konkret deutsche Firmen, multinationale Konzerne, also nicht nur Panzer, U-Boot, auch Flugabwehrsystem. Das sind Firmen wie HDW, Atlas Elektronik, Krauss Maffei Wegmann, ja, die stecken da mit drin. Ja. Und darüber redet aber niemand, nur über diese Südeuropäer, die nicht wirtschaften können. Deutsche Soldaten wunderten sich, als sie russische Stellungen einnahmen im Ersten Weltkrieg bei Tannenberg, dass sie mit deutschen Kanonen beschossen worden waren, die Krupp dem Zaren geliefert hatte. Spätestens hier merkten sie, was für ein Beschiss das alles war, dass die einheimischen Konzerne und Großkonzerne sich patriotisch gaben, verkauften aber dem Gegner die Waffen, mit denen die eigenen Soldaten getötet wurden. Schon vor einem Jahrhundert schreibt der Spiegel in seinem groß angelegten Artikel zum Thema 1914 die unheimliche Aktualität des Ersten Weltkriegs über diese europäische Katastrophe, dass die Welt damals, vor 100 Jahren, auf ihre Weise schon sehr stark globalisiert war. Der internationale Handel boomte und die Exportquoten lagen so hoch wie dann erst wieder in der Ära von Helmut Kohl. Deutsche trugen Jacken aus indischer Baumwolle und tranken Kaffee aus Zentralamerika. Sie arbeiteten als Friseure in London, als Bäcker in St. Petersburg, als Dienstmädchen in Prag, während im Ruhrgebiet zum Beispiel die Polen schufteten. Wer sich erlauben konnte, reiste durch Europa, Achtung, ohne Pass. War gar nicht nötig. Professoren schrieben sich mit ihren Kollegen in Oxford oder an der Sorbonne auf Englisch oder Französisch. Die regierenden Adelshäuser, die Kriegsgegner natürlich, waren miteinander verwandt. Auch interessant. Kaiser Wilhelm, der britische König George V. und Zar Nikolaus II., die waren sogar Cousins. Die Herrschaften, wenn sie sich untereinander trafen, die nannten sich dann Herr Willy, Nicky und Georgie. Und sie besuchten einander bei Familienfeiern, zuletzt bei der Hochzeit der Tochter des Kaisers in Berlin 1913. Da kamen sie nochmal alle zusammen, die Herrschaften. So stellt sich die Frage, wie es trotz der vielen transnationalen Bindungen und Begegnungen dazu kommen konnte, dass am 4. August 1914 der deutsche Angriff mit einem Ritt lanzentragender Ulanen über die belgische Grenze begann. Was war damals los an den Tischen der Kabinette? Wieso forderte dieser Krieg so grausam viele Opfer und warum fand er über 4 Jahre kein Ende? Wir können hier im Niemandsland diese ganzen Fragen jetzt natürlich nicht beantworten, aber wir können so ein paar ganz kleine, ja, sagen wir mal, Ideen liefern. Und die Leser, die Hörer, die sich vertiefen wollen, denen stehen natürlich unglaubliche Bibliotheken zur Verfügung. Gedenkschriften, Bücher, neue Romane sind erschienen. Ein Bestseller in Deutschland ist zum Beispiel im Moment und auch Jahresbestseller ein Buch von Herrn Florian Illies, das heißt 1913, der Sommer des Jahrhunderts. 1913 ist das Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Der Autor entwickelt hier ein Geschichtspanorama, das ein präzises Bild von der Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg liefert und betrachtet da Kunst, Wissenschaft, Politik natürlich, Geschichte, Reisen und viele, viele andere Aspekte des Lebens zu dieser Zeit. Sehr interessant. Gut, ich würde sagen, es ist Zeit für ein neues Lied. Bringen wir noch eins von den Skeptikern. Das neue Album liegt mir nun ganz vor. Ich hatte die letzten Wochen nur immer einzelne Stücke. Nun habe ich das Album ganz bekommen. Hören wir uns einmal ein Lied an. Das heißt Das System. Das System ist natürlich das System, in dem wir leben. Die Apparate Das Verhängnis nahm dann seinen Lauf, als am 28. Juni 1914 der Wiener Thronfolger Franz Ferdinand das bosnische Sarajevo besuchte. Ein Trupp serbischer Selbstmordattentäter von serbischen Regierungsstellen ausgerüstet erwartete ihn bereits. Die Geschichte ist bekannt, es gab einen Anschlag, der Thronfolger verblutete an einer Halswunde, drei der Verschwörer wurden hingerichtet, weitere zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt. Um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu verstehen, müsste man sich das Panorama und das Konkurrenzpanorama der europäischen Kontinentalmächte und ihr Machtgefüge ansehen, um zu verstehen, dass es eigentlich kein ideologischer Krieg war, denn da waren Republiken mit Monarchien verbündet und es ging da um ganz andere Sachen. Es geht aber jetzt um die Debatte, die in den 60er Jahren schon als entschieden galt, wer hat eigentlich die Hauptschuld an diesem Krieg. Berlins Griff nach der Weltmacht sei die Haupt-, wenn nicht sogar alleinige Ursache des großen Sterbens gewesen, so der Hamburger Historiker Fritz Fischer. Ein Historiker, der damals die Welt erschütterte, aber auch für sehr viel Ruhe sorgte mit diesem Satz. Die Deutschen haben diesen Satz akzeptiert, die anderen waren froh und so hatte alles seine Ordnung. Diese Ansicht setzte sich also jahrelang, jahrzehntelang im Grundsatz durch. Doch pünktlich jetzt zum Jahrhundertgedenken stellen neue Forschungen dieses Bild wieder nachhaltig in Frage. Die Wissenschaftler entlasten zwar nicht Kaiser Wilhelm II., der zwischen nassforschen Auftritten und ängstlicher Zurückhaltung schwankte, aber sie betonen auch Versagen oder Versäumnisse Russlands. Das sagt zum Beispiel der US-Historiker Sean McKean. Oder Frankreichs, das sagt der deutsche Historiker Stefan Schmidt. Österreich-Ungarn natürlich, Rauchensteiner, der Autor. Oder aller Großmächte gemeinsam, wie der australische Autor Christopher Clark feststellt. Zwar nur scheinbar festgefügte Blöcke standen einander gegenüber. Die Kaiserreiche Deutschland und Österreich, Ungarn auf der einen Seite, die sogenannte Entente aus französischer Republik, russischem Zarenreich und britischer Monarchie auf der anderen. Schon diese Konstellation zeigt, es ging 1914 nicht um Demokratie und Menschenrechte, um Kapitalismus oder Planwirtschaft. In ihrer Tonträgeroper haben die Radio- bzw. Klangartisten Amma Einheit drei Personen untersucht. Adolf Hitler, dann Kaiser Wilhelm und Ulrike Meinhof. Sie haben in dieser Tonträgeroper Hörstücke gegeneinander gestellt, scharf gegeneinander geschnitten. Amma Einheit, deutsche Krieger. Beginnen wir mit dem Kaiser Wilhelm. Zaubere ihnen auf Wunsch die Stimme und die Kunst längst dahingegangener herbei. Meine Lebensaufgabe besteht darin, alle Anwesenden stets zu unterhalten. Deutsch unsere Herzen, Deutsch unser Rhein, Deutsch unser Singen, drum stimmet mit ein. Ich lese auf den Linien dieser Platte. Verehrte Zeit und Festgenossen, und festgenommen. Sehen Sie auch heute hier keinen lebenden Redner vor sich, sondern ich, die Sprechmaschine, habe das Vergnügen, Sie alle auf das Herzlichste zu begrüßen. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen zu, so laut es meine Konstruktion gestattet. Am 7. Juni warteten 20 Minen auf ihre Zündung unter den Hügeln bei Messin. Die Morgendämmerung hatte noch nicht eingesetzt. Alles lag ruhig. Der Minutenzeiger an meiner Uhr näherte sich dem unheilvollen Moment. Dann, aus der Stille und Schwärze der Nacht, explodierten beinahe zeitgleich 20 Minen mit der Kraft von hunderten Tonnen Sprengstoff und mit einem Getöse, das Tote hätte wecken können. Flammen schossen hoch in den Himmel und Wolken türmten sich auf, hoch wie Berge aus Staub, Erde und Bäumen. In den Flammen sah ich Silhouetten von Erdbrocken so groß wie Häuser auf den Boden fallen. Ein Mann wurde von einem großen Trümmerteil zur Gänze begraben. Wahrscheinlich ein armer Teufel von einem scheiß Deutschen. Es war schrecklich. Ein wahres Inferno. Die Briten eroberten die Höhen von Messin zurück. Die Explosionen konnte man bis nach Südostengland hören. Ende 1917, nach ihrem Erfolg bei der Schlacht von Messin, starteten die Briten eine Offensive bei Passendale, die dritte Flandern- oder Ypern-Schlacht. 15 Tage lang werden die deutschen Stellungen unter Dauerbeschuss genommen. Mit Schrecken stellt man fest, dass sein ganzes Dasein, körperlich und geistig, all seine Bedeutung verloren hat. Das Stück Metall, das dich zu einem hilflosen Nichts zerdrückt, könnte schon auf dem Weg sein. Am 31. Juli rückten die Briten aus ihren Stellungen vor. Hättest du doch hier sein können, wie du es genossen hättest. Es wird ein großer Spaß werden, wenn es nicht noch regnet. Aber es sollte regnen. Zwei arme Teufel der 123. Brigade waren ersoffen. Oder vielmehr erstickt. Sie waren vor Erschöpfung zusammengebrochen und kopfüber in den Schlamm gefallen. Unseren Jungs ergeht es schrecklich in den Gräben. Sie stecken hüfthoch im Schlamm. Alles ist unter Wasser. Tote Pferde, Männer, Autos, Lastwagen, zu Hunderten. Die Straße zu verlassen ist lebensgefährlich, so tief ist der Schlamm. An der Somme war es schlimm genug, aber hier ist es noch tausendmal schlimmer. Arme kleine Shorty. Er hatte mir immer von seiner Hilda erzählt, von dem Haus, das er schon gekauft hatte. Zu Hause wollte er sie heiraten und mich ihr dann vorstellen. Und wie er sie geliebt hat. Leider wird er sie nie wiedersehen, der arme Hund. Er hat immer alles mit mir geteilt. Freundschaft zählt hier alles. Bitte, lieber Gott, lass den Krieg bald vorüber sein. Wir drängen den alten Fritz immer weiter zurück. Er wird nicht mehr lange standhalten können. Dann komme ich nach Hause und wir machen es uns schön. Ich weiß das jetzt mehr denn je zu schätzen. Gute Nacht, Liebes. Gott segne dich und meine Kinder, auf dass er mich ganz bald wieder zu euch schickt. Dein ewig treuer Ehemann, Jack. Jack Mott starb 4 Tage später. Manch ein Soldat hatte vom Töten endgültig genug. Lediglich 106 Quadratkilometer waren in den letzten 15 Wochen von den Alliierten zurückerobert worden. Jeder Quadratkilometer hatte 10.000 Leben gekostet. Aber auch die Deutschen hatten hohe Verluste zu beklagen. Doch dann brachte eine neue Waffe, mit der die Alliierten etwa ein Jahr lang experimentiert hatten, die Wende. Der Tank. 14 Tage nach dem Ende von Passendale sorgten die Panzer für einen glanzvollen Sieg bei der Schlacht von Cambrai. Es gab kein Einschießen mehr, das die Deutschen hätte warnen können. Die feindliche Infanterie packte die Panik. Sie flohen vor unseren Kriegsmaschinen, rutschten die Böschung hinunter und ergaben sich uns. Wir sahen dem Schauspiel fasziniert zu. Unsere Panzer rückten nun vor, suchten sich ihren Weg durch das Gewirr aus Granattrichtern und Kratern. Manche wurden vernichtet, aber die meisten gelangten unten. Contrabanda FM, 91.4, Radio Lliure i no comercial de Barcelona. Per la llibertat d'expressió, 23 anys. Contrabanda FM, 91.4, das freie, nicht kommerzielle Radio in Barcelona. 23 Jahre Meinungsfreiheit im Rundfunk. Contrabanda FM. 23 years of independent, non-commercial radio for the freedom of expression. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Am heutigen Samstag, dem 4. Januar 2014. Ich begrüße Sie alle zum Katastrophenblock und zu den kommentierten und vermischten Meldungen im Niemandsland. Beginnen wir einmal mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Grüße Sie zur Tagesschau. Koalitionsstreit über Armutszuwanderung geht in neue Runde. CSU-Chef Seehofer hat der SPD Heuchelei vorgeworfen. Im Münchner Merkur sagte er, er finde es erschreckend, wie groß die Unkenntnis von SPD-Regierungspolitikern über die Absprachen im Koalitionsvertrag sei. Dagegen mahnte SPD-Chef Gabriel in der Bild-Zeitung eine Versachlichung an. Debatte über möglichen Wechsel von Ex-Kanzleramtschef Pofalla in den Bahnvorstand. Grünen-Politikerin Hasselmann forderte in der Rheinischen Post Bundeskanzlerin Merkel auf, Stellung zu beziehen. Dagegen verteidigte der Chef der NRW-CDU Laschet im Kölner Generalanzeiger einen Austausch zwischen Politik und Wirtschaft als generell gut. Tote bei Unruhen in Ägypten. Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Morsi und der Polizei sind mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. 52 sollen verletzt worden sein. Die Zusammenstöße dauerten in der Hauptstadt Kairo bis in die späten Abendstunden an. US-Außenminister Kerry wirbt für Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Wie gestern Abend will er sich im Westjordanland heute erneut mit Palästinenserpräsident Abbas treffen. Eventuell kommt es auch wieder zu einem Gespräch mit Israels Regierungschef Netanyahu. Phil Everly ist tot. Der US-Musiker starb im Alter von 74 Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung. Phil war mit seinem Bruder Don als Gesangsduo der Everly Brothers Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre bekannt geworden. Zu ihren Hits gehörten Songs wie Wake Up Little Susie, Bye Bye Love und All I Have to Do Is Dream. Das Wetter. Heute zeitweise Regen und vor allem in der Nordwesthälfte windig. 3 bis 13 Grad. Vielen Dank an die Kollegen der ARD für das Video und für den freien Download dieses Videos. Wir werfen jetzt unseren gnadenlosen Blick in die Presse im Internet. Da gibt es zuerst einmal auf der Homepage der Jungen Welt die Schlagzeile Schüsse auf Streikende. Kambodschas Polizei eröffnet das Feuer auf Textilarbeiter in Phnom Penh. Mindestens 3 Tote. Gewerkschafter wollen höheren Mindestlohn. Wie gesagt, also zahlreiche Verletzte, mindestens 3 Tote, sind das Resultat des brutalen Vorgehens der Polizei in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh am Freitag gegen streikende Textilarbeiter. Nachdem bereits am Vortag die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Protestierenden vorgegangen waren, die von Anhängern der wichtigsten Oppositionspartei unterstützt wurden, eröffneten die Sicherheitskräfte am Freitagmorgen das Feuer auf die Demonstranten. Unmittelbarer Anlass dafür war offenbar die Blockade einer wichtigen Straße im Canadia Industriepark am Rande der Hauptstadt. Seit rund zwei Wochen sind zahlreiche Beschäftigte der Textilbranche im Ausstand. Sie fordern einen Mindestlohn von $160 monatlich. Die Regierung bietet nur $100 an. Inzwischen haben sich rund zwei Drittel der 500.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Arbeiter und Arbeiterinnen des Sektors dem Streik angeschlossen. Nationalliberale Presse, Jahresrückblick 2013. Die AfD versucht rechts von CDU und FDP ihren Platz zu finden, schreibt die Junge Welt. Es gibt dieses alte Diktum von Franz Josef Strauß, wonach es rechts von der Union nur die Wand geben dürfe. Danach haben sich seine Nachfolger an der Spitze der CSU stets gehalten und bemühen sich gegenwärtig nach Kräften, dass das so bleibt. Und dennoch scheint es, als habe das Jahr 2013 eine Organisation hervorgebracht, die genau diesen Raum, den die Bayern nicht gewähren wollen, erfolgreich besetzen könnte, vorausgesetzt, sie zerlegt sich wegen interner Querelen nicht selbst. Die im April gegründete sogenannte Alternative für Deutschland, AfD, erfreute sich von Beginn an größter Aufmerksamkeit. Anders als bei anderen Parteigründungsversuchen, die darauf zielten, das rechte Wählerpotenzial von CDU und FDP zu absorbieren, wurde die AfD publizistisch vielleicht skeptisch, aber eben nicht naserümpfend begleitet. Dafür sprechen zwei Gründe. Erstens ist das Führungspersonal Fleisch vom Fleische der deutschen Eliten. Mit Bernd Lucke, Frauke Petri, Konrad Adam und Alexander Gauland stehen an der Spitze ein Hochschullehrer, ein Unternehmer sowie zwei Publizisten. Der zweite Grund ist inhaltlicher Art. Lange schien es, als könne sich eine neue Partei rechts von Union und FDP Wahlchancen nur vermöge islamophober Positionen ausrechnen, wie sie die Pro-Bewegungen oder die am niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders orientierte Partei Die Freiheit anbieten. Die AfD hat ein anderes Kernthema besetzt und ist damit nicht ohne Erfolg geblieben. Der Wahlkampf zur Bundestagswahl im vergangenen September stand ganz im Zeichen einer Kritik an der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung. Und Achtung, am Ende standen 4,7% zu Buche. Mit der zentralen Forderung einer geordneten Auflösung des Euro-Währungsgebietes und der Wiedereinführung nationaler Währungen bzw. der Schaltung kleinerer und stabilerer Währungsverbünde ließen sich auf Anhieb über 2 Millionen Wähler mobilisieren. Die FDP verlor 430.000 Stimmen, an die AfD, die Linkspartei, 340.000. Dann gibt es einen neuen Überwachungsskandal bzw. immer neue Überwachungshorrorvisionen. Überwachung des PKWs mittels eigener Blackbox soll Versicherungskunden vermeintliche Vorteile verschaffen. Im Moment kritisieren nur die linken Politiker diesen fehlenden Datenschutz. Mit Beginn des neuen Jahres bietet ein deutsches Versicherungsunternehmen erstmals Autofahrern an, eine sogenannte Blackbox in ihrem Fahrzeug installieren zu lassen. Ähnlich der in allen Flugzeugen vorhandenen Flugschreiber zeichnet das Gerät verschiedene Daten zum Fahrverhalten der Kunden auf, wie es etwa bei heute.de hieß, im Fernsehen, in der Fernsehsendung. So werden etwa die jeweilige Position des Wagens, die Fahrtdauer, Bremsvorgänge, Start und Ziel der Fahrt und sogar Überschreitungen des Tempolimits gespeichert. All das versehen mit Datum und Uhrzeitangabe. Potenzielle Kunden sollen vor allem damit geködert werden, dass mit der neuen Technik ausgestattete Fahrzeuge, die etwa gestohlen oder auf anderem Wege abhanden gekommen sind, wieder beschafft werden könnten. Außerdem würde bei Unfällen automatisch ein Rettungswagen alarmiert. Damit wollen die das den Leuten natürlich schmackhaft machen. Die erfassten Datensätze der Kunden werden im Fall von S-Direct vom Telefonkommunikationsunternehmen Telefonica in London gesammelt. Telefonica würde jedoch keinesfalls die genauen Details der jeweiligen Fahrten an die Versicherungskonzerne übermitteln, sondern einzig den errechneten Score-Wert, hieß es seitens des Unternehmens. Kritik an der Einführung einer solchen Blackbox kommt von Daten- und Verbraucherschützern. Diese fordern, dass die Kunden vor Vertragsabschluss umfangreich über die Sammlung der Daten aufgeklärt werden müssten. Klaus Bartel, Landestagsabgeordneter der sächsischen Linksfraktion und deren innen- und rechtspolitischer Sprecher, kritisierte die Einführung der Überwachungstechnik am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung, mit der Zeitung Junge Welt. Ich frage mich, welche Geheimdienste die gesammelten Datensätze dann nutzen werden, um detaillierte Bewegungsprofile der Bürgerinnen und Bürger zu erstellen, so der linken Politiker. Das heißt, noch ein Bespitzelungsinstrument, mit dem man die Bürger bespitzeln kann, obendrauf. Diesmal kommt der Angriff von Seiten der Versicherungen. Dann eine Meldung aus Hamburg. Es geht um eine Räumung. 3 Wochen, nachdem die Bewohner der sogenannten Esso-Häuser auf der Hamburger Reeperbahn ihre Wohnungen verlassen mussten, sollen die Unterkünfte von Montag an geräumt werden. Der Hausstand ist noch in den Wohnungen, sagte ein Sprecher des Eigentümers Bayerischer Hausbau. Die Mieter dürfen ihre Möbel nur mit Hilfe einer Spedition aus den Häusern holen. 15 der 80 Mietsparteien hätten Ersatzwohnungen bezogen. Das Bezirksamt Mitte geht davon aus, dass im Januar und Februar weitere 20 Parteien in andere Wohnungen ziehen werden. Geplant ist, dass die Häuser 2014 abgerissen werden und einem Neubau auf dem Gelände weichen sollen. Gegen die Luxussanierungen in traditionsreichen Hamburger Wohnvierteln gab es in der Vergangenheit massive Proteste. Tja, die Menschen werden aus den Innenstädten bzw. aus schnuckeligen Stadtvierteln vertrieben, um den reichen Leuten Platz zu machen. Hier spricht die katholische Kirche. Berlin. Die Hetze von Unionspolitikern gegen Zuwanderer aus der EU erreichte am Freitag mit einer Äußerung des CDU-Europaexperten Elmar Brok einen vorläufigen Höhepunkt. Zuwanderer, die nur wegen Hartz IV, Kindergeld und Krankenversicherung nach Deutschland kommen, müssen schnell zurück in ihre Heimatländer geschickt werden. Um Mehrfacheinreisen zu verhindern, sollte man darüber nachdenken, Fingerabdrücke zu nehmen, sagte er in Bild. Widerspruch kam unter anderem vom Koalitionspartner. Fraktionsvize Carola Reimann von der SPD warf der Union laut Westdeutscher Zeitung eine ekelhafte Doppelzüngigkeit vor. Als ungeheuerlich und unverhältnismäßig bezeichnete Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, diese Idee. Mit seiner Suche nach dem politischen Knalleffekt habe sich Brok selbst ins Abseits gestellt, so die Politikerin der Linken. Das war die Junge Welt. Werfen wir einen Blick auf die Taz. Die Taz kommt heute, am heutigen Samstag, dem 4. Januar, mit einem Foto. Da sieht man ein Kind, das das Gesicht in den Händen verbirgt. Und da heißt es Gerichtsbefragung per Video. Teddys, Sofa und Kameras. Um Kinder zu schonen, können sie von Richtern seit 15 Jahren per Video befragt werden. Doch nur wenige Gerichte nutzen diese Möglichkeit. Dazu gibt es nun einen längeren Artikel. Wahl in Bangladesch, eine reine Farce. In Bangladesch lässt die Regierungspartei am Sonntag ein neues Parlament wählen. Die Opposition rechnet mit Manipulation und boykottiert die Wahl. Holzwirtschaft in Mosambik, sagt die Taz, neu entdeckter Regenwald in Gefahr. Im verborgenen Mabu-Wald wimmelt es von unbekannten und einzigartigen Spezies, doch es ist nicht einfach, sie zu schützen. Sofort sind die internationalen Konzerne und Ausbeuter da und wollen sich über so ein schönes Regenwaldgebiet natürlich hermachen. Kämpfe bei Protesten in Ägypten, wie eingangs auch gehört, in den ARD-Nachrichten, 13 Tote, Dutzende Verletzte. In Ägypten wird ein Prozess gegen Ex-Präsident Morsi neu aufgerollt. Bei Protesten dagegen kamen landesweit mehrere Menschen ums Leben. Die Bundesregierung. Dann natürlich jede Menge zum Thema Überwachung, Spionage. Auch im Spiegel übrigens ein sehr langer Artikel zum Thema neue Methoden. Es gibt da ein ganz geheimes Kommando, das besteht aus, man weiß nicht wie vielen Mitarbeitern, ein paar hundert, die dringen in fremde Wohnungen ein und gehen direkt an die Rechner der Leute ran, wenn zum Beispiel jemand seine Computer so gut schützt, dass der US-Geheimdienst NSA mit all seinen 1000 Möglichkeiten da nicht reinkommt, dann schickt man physisch Leute vor Ort, die werden von der Luftwaffe eingeflogen, ausgesetzt, dringen in die Wohnungen der Leute ein, es ist wie in Homeland, und präparieren deinen oder ihren, meine Damen und Herren, Computer direkt und bauen die Schadstoffe und die Pestviren direkt auf die Festplatte ein, dass sie nicht entdeckt werden können und dann der NSA alle relevanten Daten liefern, die von diesem Computer ausgehen und eingehen. Sie das Bundeskriminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Dann gibt es ein Foto, sehr spektakulär. Man sieht einen Nackten, der rast auf einen Baum zu. Wer kein Hacker oder Systemadministrator ist, scheint hilflos gegen die weltweite Überwachung. Das stimmt aber nicht. Analoger Protest ist möglich und hierzu gibt es viele Tipps in der Taz von heute. Wir wissen natürlich auch, dieses Jahr ist Fußball-WM-Jahr 2014. Da gibt's jede Menge Ballgekicke in Brasilien. Da werden die Mannschaften aufeinander losgehen. Und Brasilien ist ja ein BRICS-Staat. BRICS-Staat Brasilien 2014, bitte mehr als nur Tor. Werden die BRICS-Staaten das 21. Jahrhundert prägen? In Brasilien wäre jetzt die Zeit für neue Proteste. Stattdessen, so die Taz, gibt es Stillstand. Dann kommt die Taz mit einem sehr interessanten Kommentar. Da heißt es, die Tage nach dem Knall, Schumachers Unfall, der Anschlag von Wolgograd, Winterpause, Karneval. Die politische Woche im Rück-, Vor- und Überblick. Da sieht man jede Menge verrückte Fotos. Die erste Kalenderwoche ist traditionell zerstückelt. Die Politik macht Pause. Die Nachrichten der letzten Tage wurden im Wesentlichen von gemischten Meldungen beherrscht. Zum Beispiel von der, dass ein Ex-Rennfahrer eine Skipiste heruntergerast ist, bis seine Steilfahrt an einem Felsen ihr Ende fand. Draußen in der Provinz, in der deutschen Vor- und Schrebergärten, flatterten seitdem wieder die roten Fahnen einer italienischen Automobilmarke, stets bereit, auf Halbmast gezogen zu werden. Und fernab, in der schönen französischen Stadt Grenoble, am Rand der Alpen, versuchen sich Journalisten in Priesterkutte einen Zugang zum Patienten zu erschleichen. Das ist natürlich auch eine Art von Journalismus. Traurig, ne? So weit sind wir gekommen jetzt. Die roten Fahnen sind die, die heute gezeigt werden, nicht mehr die man früher hatte auf der Straße. Ne? Außerdem ist das ein Fehler. Die Farben müssen eigentlich silbern sein, weil er hat ja die Marke gewechselt. Er fährt ja nicht mehr für Ferrari. So. Wer da also rote Fahnen auf Halbmast bringt, er fährt natürlich für Red Bull. Aber bei solchen Sachen, da gibt's eben dann noch Emotion, ja, da sind die Leute impliziert, Schuhmacher oder Fußball-Weltmeisterschaft, ne? Ich meine, da schlagen dann die Fußballmannschaften, die Nationalmannschaften aufeinander ein, führen nicht mehr Krieg wie 1914, aber im Grunde ist natürlich der gleiche Schwachsinn. Stellvertreterkrieg vielleicht, so könnte man das nennen. Das Massenmedium. Dabei, so die Taz, hat der Ex-Rennfahrer zuletzt die Marke gewechselt von Rot zu Silber und das andernorts, aber auch in den Alpen, 7 Menschen von Lawinen erfasst und getötet wurden, interessiert in diesem Zusammenhang kein Schwein. Glücklich ist, wer mit Nina Simone singen kann, My baby don't care for cars and races, my baby just cares for me. Immerhin hat noch keiner das eine mit dem anderen zusammengebracht, also mache ich das jetzt. Grenoble ist, man glaubt es kaum, auch eine olympische Stadt. Hier fanden im außerordentlichen Jahr 1968 die Winterspiele statt. Das Massenmedium. Soweit die Taz zum Thema Michael Schumacher oder wie er hier in Spanien heißt, Michael Schumacher. Das ist die richtige Aussprache auf Spanisch. Ja, mal gucken, ob der Junge es schafft, da wieder rauszukommen. Noch ein Presseerzeugnis werden wir ansehen. Es ist das Greenpeace-Magazin. 2014 ist Jahr der bäuerlichen Familienbetriebe. Es klingt nett, doch der Hintergrund ist ernst. Die Vereinten Nationen haben 2014 zum, jetzt auf Englisch, International Year of Family Farming, IYFF, erklärt. Was steckt dahinter? Warum ist das eine ernste Geschichte? Familien und andere landwirtschaftliche Kleinbetriebe spielten eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Hunger und Armut, der Verbesserung der Lebensbedingungen und der nachhaltigen Entwicklung. Das erklärt die Welternährungsorganisation FAO. Ziel des IYFF 2014 sei es, Familienbetriebe wieder ins Zentrum der Landwirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik zu rücken. Das UN-Jahr der bäuerlichen Landwirtschaft bietet die Chance, ein Umdenken in der Agrarpolitik zu erreichen und die bäuerliche Landwirtschaft zu stärken. Das erklärt ein Herr Friedrich Ostendorf, agrarpolitischer Sprecher der Bündnisgrünen im Bundestag, und attackierte zugleich die agrarpolitischen Pläne der neuen Bundesregierung. Sie fördert die industriemäßige Produktion von Fleisch und pflanzlichen Erzeugnissen für den Export. Damit zerstört sie die Ernährungsgrundlage in anderen Teilen der Welt und gleichzeitig die vielfältige Agrarstruktur in Deutschland und Europa. In Deutschland schließen jedes Jahr 10.000 Bauernhöfe. Am 18. Januar werden in Berlin unter dem Motto "Wir haben es satt" erneut Zehntausende gegen Agrarindustrie, Höfe sterben und Massentierhaltung demonstrieren. Der Protestmarsch, zu dem ein Bündnis von Bauern, Verbraucher und Umweltorganisationen aufruft, hat mittlerweile Tradition. Die Großdemonstration findet bereits zum vierten Male statt. Eine weitere Meldung: Daimler meldet Erfolge bei CO2-Klimaanlagen. Greenpeace fordert seit langem, in Klimaanlagen anstelle problematischer F-Gase lieber Kohlendioxid einzusetzen. Nun kommt der Stuttgarter Autobauer bei der Entwicklung von CO2-Klimaanlagen offenbar voran. Thema Forschung: der maschinelle Mensch. Roboter sollen werden wie wir. Ein internationales Forschungsteam arbeitet an ihrer Menschwerdung. Sie sollen uns im Alltag helfen, den Alltag erleichtern und eines Tages sogar Katastrophen verhindern können. Feuer löschen, Menschen aus brennenden Autos retten, Minen suchen. Das alles können in Zukunft Roboter übernehmen. Dazu müssen sie lernen, ihren Bewegungsablauf wie der Mensch in Sekundenbruchteilen an die jeweilige Situation anzupassen. Ob es nun regnet, schneit, Geröll auf dem Boden liegt oder der Untergrund schlammig ist. Katja Mombauer, Mathematikprofessorin an der Uni Heidelberg, will diese Fähigkeit auf zweibeinige Roboter übertragen, sogenannte Humanoide. Sie leitet für 3 Jahre das internationale Projekt CoRoBot mit rund 40 Wissenschaftlern aus Mathematik, Robotik, Informatik und Kognitionswissenschaften. Die Forscher kommen aus Europa, Israel und Japan. Dafür hat die Europäische Union jüngst 4,2 Millionen Dollar bewilligt. Momentan läuft die Programmierungsphase. Noch ein kurzes Zitat zu diesem Thema. Wir entwickeln Methoden zur Steuerung und Regelung von Bewegungen, die dann als Software auf den Roboter implementiert werden, erläutert Mombauer. Die meisten Roboter können zwar vorher schon irgendwie laufen, mit unserer Methode sollen sie es aber besser können und in vielen Situationen selber lernen. Ja, Werner, bald können wir Roboter kaufen, die für uns dann Brände löschen, Minen räumen, beziehungsweise auch die Kartoffel schälen vielleicht oder die Einkäufe erledigen, Hausarbeit machen. Ist doch nicht schlecht, oder? Würde ich ja gerne, aber ich habe kein Geld, um die zu kaufen. Die Robocops haben die anderen. Na, irgendwann gibt es Billigmodelle bei Aldi oder bei Lidl. Na, da kann man dann vielleicht für 190 Euro so einen kleinen Aufräumroboter sich besorgen. Stimmungsmache gegen Einwanderer, sagt das Greenpeace-Magazin. Die völlige Öffnung des EU-Arbeitsmarktes für Bulgaren und Rumänen führt zu heftigem Streit. Gerade schon gehört, es gibt einen Hagel von Kritik an der CDU bzw. der CSU. Thema Schulessen. Deutschlands Schüler sollen mehr Obst essen. Dafür steht in diesem Jahr mehr Geld zur Verfügung. Nun ist es an den Ländern, beim Schulobstprogramm mitzumachen. Thema Braunkohle. Der frühere CDU-Umweltminister Klaus Töpfer kritisiert die Pläne zur Klimapolitik der neuen Bundesregierung scharf und fordert, die Stromversorgung mit Gas anstelle von Braunkohle abzusichern. Ein etwas leicht ekliges Thema: Ernährung. Das Thema ist nicht eklig, aber die Meldung: 2 Milliarden Menschen essen Insekten. Im Westen verpönt, in Asien, Afrika und Lateinamerika aber ein Genuss. Laut der Welternährungsorganisation FAO essen weltweit rund 2 Milliarden Menschen Insekten. Hast du die schon mal probiert? Vielleicht unfreiwillig. Weil ja, eine Fliege in der Suppe. Genau. Das heißt aber, eigentlich wären die Insekten der perfekte Fitness-Snack. Sie belasten nicht, sind reich an Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen und reichlich vorhanden. Insekten. Doch auf westlichen Speisekarten tauchen die Tiere bislang nicht auf. Laut der Welternährungsorganisation wird sich das aber bald ändern. In einer Studie prognostiziert die FAO, dass auch hierzulande Heuschrecken, Käfer und Schmetterlinge bald häufiger verzehrt werden. denn verglichen mit der konventionellen Viehhaltung ist der Bedarf an Land und Wasser für die Insektenzucht gering und auch die Emissionen von Treibhausgasen und die Freisetzung von Ammoniak fällt deutlich niedriger aus. Schauen wir mal auf den Speiseplan. Die beliebtesten Tiere und ihr Anteil am Gesamtkonsum im Überblick. Auf Platz 1 haben wir den Käfer, den Coleoptera. Der wird von 31% der Insekten Gourmets verschleckert. Cucarachas. Cucarachas haben wir, Moment, also du meinst die Hausschabe. Ja. Die leben ja in Berliner Altbauwohnungen. Die gemeine Hausschabe. Die gemeine Hausschabe. Die ist hier nicht in der Top 10 Liste. Aber an zweiter Stelle sind die Schmetterlinge. Schmetterlinge, 18%. Die sogenannten Lepidoptera. Dann an dritter Stelle Bienen, Wespen und Ameisen, die Hymenoptera, 14%, aber dicht gefolgt direkt schon von den Grashüpfern, Heuschrecken und Grillen, den Orthoptera, 13%. Dann aber kommen Zikaden, Wanzen und Pflanzenläuse, Hemiptera, 10%. Etwas leicht abgeschlagen die Termiten, die Hoptera mit 3%, Libellen, Odonata mit 3%, Fliegen, Diptera mit nur 2% und alles andere sind dann die fehlenden 5%, um die 100% voll zu machen. Und guten Appetit. Zum Nachtisch dann die Parasiten werden wir fressen. Vor, wie er selbst seinen eigenen Arsch küsst. Ich

Rauschen die Kugeln auf dem ruhigen kalten Fluss. Alles, was feiert, bis spät treibt im Alphabet. Alles, was einsam vergeht, ist es davon schwer. Dritte Lichtung in deinen Bau neben der Fichte. Schlaf dich aus, Hase, aus, Hase. Es ist aus, Hase, aus, Hase. Die Sonne geht unter dir. Auf, Hase, auf, Hase. Lauf, Hase, lauf, Hase. Lauf und gib nicht auf, Hase, auf, Hase. Ein Film, der in den Kinos angelaufen ist, heißt Der Medikus. Der Medikus ist nach einem Roman von Noah Gordon verfilmt worden. Das offizielle Herstellerland, Produktionsland ist Deutschland. Große Namen sind auch dabei, zum Beispiel Herr Ben Kingsley, bekannt schon als Gandhi und in vielen tausend anderen Rollen. Die Handlung ist im 11. Jahrhundert angesiedelt, als die Heilkunde und deren Lehre in Persien wesentlich weiter fortgeschritten war als in Europa. Der Arztwissenschaftler und Philosoph Ibn Sina leitet die bedeutendste Schule für angehende Mediziner der damaligen Welt. Rob Cole, der Held dieser Geschichte, hat eine außergewöhnliche Gabe. Als kleiner Junge fühlt er, dass seine kranke Mutter sterben wird und muss hilflos zusehen, wie sich seine Vorahnung erfüllt. Auf sich allein gestellt schließt sich der Junge weise einem fahrenden Bader an, der ihm neben den üblichen Taschenspielertricks auch die Grundlagen der mittelalterlichen Heilkunde nahebringt. Und so geht's dann weiter. Tolle Abenteuergeschichte. Und vielleicht habt ihr Lust, euch so etwas anzusehen. Und was siehst du dann? Es ist, als stünde die Zeit für einen Augenblick still. Ich sehe nichts. Ich fühle es. Im England des 11. Jahrhunderts. Hast du dich nie gefragt, wie es in uns aussieht? Weißt du nicht, was die Kirche mit Leichenschändern macht? Die brennen auf dem Scheiterhaufen. Entdeckt ein junger Mann seine wahre Bestimmung. Der Tod wird ihn holen. Du hast ihn tot gefühlt. Ich will beim größten Medikus lernen, den die Welt je gesehen hat. Getrieben von Neugier. Was ist das? Die Welt. Verlässt er seine Heimat. Etwas Schöneres habe ich noch nie gesehen. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort Ibn Sina. Meine zukünftige Frau, gestattet mir, sie euch vorzustellen. unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich. Soll es eine Drohung sein? Engländer, keine Drohung. Das ist die Wahrheit. Wir kämpfen um jedes einzelne Leben. Menschen sterben und wir können nur zusehen. Ich habe geträumt, wir beide wären Mann und Frau. Es wird Zeit, dass du uns in deine Geheimnisse einweist. Deshalb wird der Sperr bestrafen. Die Tage der Schlacht sind gezählt. Auf dem Schlachtfeld als König. Ja, effektives Überwältigungskino aus deutscher Produktion ist diese Verfilmung des vor allem in Deutschland millionenfach verkauften gleichnamigen Mittelalter-Schmökers von Noah Gordon. Der Regisseur ist Herr Philipp Stölzl. Er erzählt in schwelgerischen Bildern die Geschichte vom kleinen Rob Cole, der als Kind vom süßen Adam Thomas Wright gespielt wird. Im London des 11. Jahrhunderts muss er, wie gesagt, seine Mutter beim Sterben an einer Blinddarmentzündung zusehen, wird dann aber Gehilfe eines Quacksalbers, gerade eines Baders genannt, und schließlich als junger Mann, jetzt von einem anderen Schauspieler, nämlich von Tom Payne dargestellt, auf große Morgenlandfahrt zu gehen. In Persien lernt er das Chirurgiehandwerk. Sein Lehrmeister ist natürlich niemand anderes als der klügste Heiler seiner Zeit. Ein Mann namens Ibn Sina. Von wem sollte der nicht gespielt werden als vom großen Altmeister Ben Kingsley? Gut, Stölzens Story vom Kampf zwischen religiösem Fanatismus und wissenschaftlichem Forschergeist ist eine etwas rumpelige, sagt der Spiegel, Abenteuerreise mit gut gelaunten Reisebekanntschaften, etwa der Britin Emma Rigby, dem Tatortfahnder Fariyadin und Elias Mbarak, der hier einen charmanten Schlawiner spielt. So viel zu diesem Film. Werner, du hast auch einiges anzukündigen zum Thema Kino hier in der Stadt. Ja, zum einen habe ich mir angeguckt, diesen Film, über den wir vor kurzem mal geredet haben, Lore, ne, der jetzt in großen Kinos ist, aber und? Also so gut ist er nicht, wie ich es mir vorgestellt oder erhofft hatte. Ja. Ist zwar ganz nett, passiert nichts Falsches, ist auch technisch gut gemacht und schön gefilmt, aber ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet davon. Naja, das kann passieren. Ja, und dann beginnt jetzt am nächsten Mittwoch, am 8. Januar, diese Filmreihe zum Thema Volksverhetzung und Massenmanipulation, was natürlich damals in brutalster Weise stattgefunden hat, von 33 bis 45, aber eben leider heute noch genauso aktuell ist oder wieder werden wird. Und von diesen über 1000 Spielfilmen, die die Nazis damals gemacht haben, wurden jetzt 6 ausgewählt. Also von diesen 1200 sind 40 heute noch stehen unter Verschluss. Die dürfen nicht als DVD erscheinen, werden nicht im Fernsehen oder im Kino gezeigt, sondern dürfen nur gezeigt werden auf besonderen Veranstaltungen. Und um diese Filme geht's jetzt, 6 davon. Und der erste wird gezeigt am nächsten Mittwoch in der Filmothek. Und zwar Hitlerjunge Quecks. Am Mittwoch, am Donnerstag Harlan im Schatten von Jud Süß. Und am Freitag, 10. Januar, Ohm Krüger. Also da wird es dann vor der Aufführung des Films eine Einführungsvortrag geben jeweils und anschließend Debatte. Und den Vortrag in welcher Sprache? Auf Deutsch oder auf Spanisch, Katalanisch? Ja, Spanisch, aber mit Übersetzung dann immer, ne? Oder Deutsch mit Übersetzung. In der Filmothek, und was natürlich auch schön ist in der Filmothek, das passt nicht zu dem, was sonst immer stattfindet, jetzt wieder stattgefunden hat am 1. Januar. Alles wird teurer, öffentliche Transporte, Strom, Gas, Autobahngebühren, Wasser und so weiter. Die Filmothek nicht. Dort kostet der Eintritt weiterhin 4 Euro und ermäßigt zum Beispiel mit dem Bibliotheksausweis vom Goethe-Institut nur 3 Euro. Also das da unten am Plaza de Salvador Segi, dort ist die Filmothek ab nächsten Mittwoch. 10 Tage lang geht es insgesamt. Ein Film, für den im Moment in Deutschland sehr viel Werbung gemacht wird. Ich habe im Fernsehen mehrere Male den Trailer gesehen. Das Geheimnis der Bäume. Es geht um eine Naturdokumentation. In dieser Naturdokumentation folgt der Oscar-Preisträger Luc Jacquet, der hat zum Beispiel so tolle Filme gemacht wie Die Reise der Pinguine oder Der Fuchs und das Mädchen, dem französischen Botaniker Francis Allais in den Dschungel von Peru und Gabun. Hier berührt der Wald den Himmel, erklärt Bruno Ganz mit Märchenonkelstimme aus dem Off. Hier spüre ich die Kraft des Lebens. Pflanzen und Tiere könnten perfekt zusammenleben, wenn nur der Mensch nicht stören würde. Doch Jacquet vertraut nicht allein auf seine eindrucksvollen Luft- und Detailaufnahmen, sondern mischt diese immer wieder mit Tricksequenzen aus dem Computer. Blätter wachsen im Zeitraffer, Bäume leuchten in Neonfarben, Insekten summen. Der Spiegel sagt dazu, Avatar trifft Biene Maier. Mein Name ist Francis Allais. Ich habe mein Leben in Wäldern verbracht und die Bäume dabei beobachtet, wie sie entstehen, wachsen und sterben. Hier berührt der Wald den Himmel. Hier gibt es Milliarden von Lebewesen, die wachsen, gedeihen und atmen. Alle zur gleichen Zeit. Hier spüre ich die Kraft des Lebens, seine Kreativität, seine Launen. Es ist größer als meine Sinne. Wenn ich mir die Lebenszeit der Bäume vorstelle, wird mir schwindelig. Wie nimmt man die Welt wahr? Wenn man so lange lebt, die Bäume verkörpern die Zeit. Hallo, das ist die höchste Eisenbahn. Alle Menschen. Vielleicht nicht gut, wahrscheinlich genau wie dir, nur du gibst nicht zu. Ja, geht es gut. Ja klar, so siehst du aus, dein Mars scheint ein ganzes Sonnensystem raus. Warum so rüde? Weil ich wütend bin, weil ihr überall seid, wo ich hingehen will. Mit euren Traumreisen, euren Geldversprechen, eurem schneeweißen Smartphone-Lächeln. Ein Stuhl, ein Bett und ein weißes Hemd. Adidas, dann ohne Siemens. Warmes Wasser, Strom und Miete. Oder eBay, Disney, nein. Nur noch Liebe und nicht mehr Streit. Sex, bis dir die Luft ausgeht. Fesseln, die wie Schmuck aussehen. Skeletor. schön. Wir ziehen alle Mut. Ich hol von Späti, was uns fehlt. Erzähl uns endlich, was ich krieg. Deine Liebe ist ein Wochenbett. Du schaust ja grün in deinem Bett. Ich bin gleich wieder da. Ich kenn das alles schon. Erzähl mal was von dir, das auch zum Bleiben lohnt. Ich war auch müde, immer wach, oft hat sich Panik und dabei war ich gelangweilt wie ein Hund, der nichts vom Warten weiß. Stand so eingekalt und dunkel, wo die Beute ist. Ich hatte Angst, wenn alle gehen, muss man mich vergessen. Sie schreien, dieser Ort ist für alle da. Und dann schließen wir ab und platschen im Wasser. Sie schießen Licht in die Luft. Ich weiß nicht, was ich muss es ja nicht, ich muss ja nie, egal wohin. Wir sind immer bei dir, was auch immer passiert, egal wohin. Niemand weiß so gut wie ich, was gut für dich ist. Zum Schluss ein Tipp, ein Hörspiel-Tipp. Josef Roth, Das Spinnennetz. Josef Roths erster Roman, Das Spinnennetz, beschreibt den unaufhaltsamen Aufstieg der Faschisten im Deutschland der 20er Jahre. Als enttäuschter Kriegsheimkehrer findet sich der ehemalige Leutnant Theodor Lohse nicht mehr zurecht. Zerbrochen sind seine Träume vom militärischen Triumph und seine Hoffnungen auf eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung. Stattdessen lebt er in ärmlichen Verhältnissen als Jurastudent und Hauslehrer bei einem reichen jüdischen Juwelier in Berlin. Sein Ehrgeiz treibt ihn schnell in die Arme einer rechtsradikalen Geheimorganisation, für die er zunächst als einer von vielen Spitzeln arbeitet. Endlich wieder einer klaren Führung verpflichtet, geht er über Leichen, um seine Aufgaben zu erfüllen. Übereifrig, getrieben von der Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit und Kleinheit. Morde und militärische Kameradschaftlichkeit, Denunziation, ideologiefreies Kalkül und Paktieren mit politischen Gegnern sowie die Heirat in den deutschen Adel verschaffen ihm in der Folge eine Machtposition. Josef Roth lebte von 1894 bis 1839. Er war österreichischer Schriftsteller und Journalist. Er begann ein Germanistikstudium in Wien. 1916 musste er zum Kriegsdienst. 1917 Versetzung in den Pressedienst. Nach dem Ersten Weltkrieg journalistische Tätigkeit. 1933 Emigration nach Paris. Werke unter anderem Hotel Savoy von 1924, Hiob, Roman eines einfachen Mannes von 1930, vielleicht sein berühmtester Roman Radetzky-Marsch von 1932. Davon gibt es übrigens auch eine Hörspieladaptation. Die Geschichte der 1002. Nacht und Flucht ohne Ende. Hören wir doch einmal rein in das Hörspiel Das Spinnennetz von Josef Roth. Josef Roth, Das Spinnennetz, Teil 1. Das Hörspiel könnt ihr bequem hören bzw. auch runterladen. Ihr geht zur Seite des Bayerischen Rundfunks und da geht ihr zur Medienpodcast. Da gibt es eine alphabetische Liste. Theodor wuchs im Hause seines Vaters heran, des Bahnzollrevisors und gewesenen Wachtmeisters Wilhelm Lohse.